Erster das siebte Siegel wurde geöffnet. Dann war es sehr still im Himmel. Es war still für eine halbe Stunde. Zweiter, ich sah sieben Engel. Sie standen vor Gott. Die Engel bekamen sieben Trompeten. Dritter, ein anderer Engel kam. Er hatte ein goldenes Gefäß für Weihrauch. Er bekam viel Weihrauch. Er gab den Weihrauch zu den Gebeten von allen Christen. Der Altar war golden und vor Gottes Thron. Vierter, der Rauch vom Weihrauch stieg auf. Er stieg mit den Gebeten der Christen zu Gott. Fünfter, der Engel nahm das Gefäß. Er füllte es mit Feuer vom Altar. Dann warf er es auf die Erde. Es gab Donner, Rufe, Blitze und ein Erdbeben. Sechster, die sieben Engel hatten sieben Trompeten. Sie machten sich bereit, um zu blasen. Siebter, der erste Engel blies. Es kam Hagel und Feuer. Es war mit Blut gemischt und fiel auf die Erde. Ein Drittel der Erde verbrannte. Ein Drittel der Bäume verbrannte. Alles Grüne verbrannte. Achter, der zweite Engel blies die Trompete. Etwas wie ein großer Berg brannte im Feuer. Es wurde ins Meer geworfen. Ein Drittel des Meeres wurde zu Blut. Neunter, ein Drittel der Tiere im Meer starben. Ein Drittel der Schiffe wurde zerstört. Zehnter, der dritte Engel blies die Trompete. Ein großer Stern fiel vom Himmel. Er brannte wie eine Fackel. Er fiel auf ein Drittel der Flüsse und auf die Quellen vom Wasser. Elfter, der Stern heißt Wermut. Ein Drittel des Wassers wurde zu Wermut. Viele Menschen starben, weil das Wasser bitter war. Zwölfter, der vierte Engel blies die Trompete. Ein Drittel der Sonne wurde getroffen. Ein Drittel des Mondes wurde getroffen. Ein Drittel der Sterne wurde getroffen. Ein Drittel von ihnen wurde dunkel. Der Tag war nicht hell und die Nacht auch nicht. Dreizehnter, ich sah einen Adler. Er flog hoch oben. Er rief laut, wehe, wehe, wehe. Das ist schlimm für die Menschen auf der Erde. Denn die drei Engel werden noch ihre Trompeten blasen.